blieb vor Augen, zog mit durch Zeit und Raum. Und wie ein Engel flog er vor uns her. Und wie ein Engel, man kann nicht an ihn ran, nicht in dem alten, eingefahrenen Trott. Er hieß erfülltes Leben und alles gut getan, flog wie ein Engel und kam doch nicht von dort. Fliegt sich manchmal schwer.